Wie lange noch sehen alle zu? Wie lange noch gemeint bist du? Wie lange noch, lange noch gemeint bist du? Soziale Ungerechtigkeiten steht den Kopf ein Ziel. Man ist ja nicht mehr koffert. Was kannst du verlieren? Wie lange noch sehen alle zu? Wie lange noch gemeint bist du? Wie lange noch, lange noch gemeint bist du? Ja. Macht ihr euch auf, seht ihr nicht hin? Faust aus der Tasche, gebt ihr mir grad meine Sinn? Wie lange noch stehen alle zu? Wie lange noch gemeint bist du? Wie lange noch, lange noch gemeint bist du? Wie lange noch stehen alle zu? Wie lange noch gemeint bist du? Wie lange noch, lange noch gemeint bist du? Wie lange noch stehen alle zu? Wie lange noch gemeint bist du? Wie lange noch, lange noch?